Father, bless these words, I pray. Vater, segne diese Worte, die ich bete. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen. I got an email this week. Diese Woche habe ich eine E-Mail bekommen. Dear Rob. Lieber Rob. This is regarding last week's message. Das bezieht sich auf letzte Woche. Today you brought one of the most important messages for me as a Christian believer. Heute hast du die wichtigste Nachricht für mich als Christ gebracht. After nearly 22 years that I've been living with Jesus. Nach fast 22 Jahren, die ich mit Jesus lebe. Finally I understand this big matter with having a new identity in Jesus. Habe ich endlich dieses große Ding verstanden, eine neue Identität in Jesus zu haben. In connection with sin. In Verbindung mit Sünde. So last week we looked at some verses on the board on the screen. Letzte Woche haben wir ein paar Verse am Bildschirm gesehen. From the end of Romans chapter 5. Maybe we show that one. Vom Ende Römer. And how sin reigns in death. Und wie Sünde regiert in Tod. And grace reigns unto eternal life. Und Gnade regiert für ewiges Leben. Next verse. And right into Romans 6. Und in Römer 6. The question was, well, if everything's about grace, war die Frage, wenn alles über Gnade ist? Don't we naturally just sin? Ist es dann nicht natürlich, dass wir sündigen? Are we to continue in sin that grace would increase? Und wenn wir trotzdem in Sünde sind, dass die Gnade sich trotzdem the answer, vergrößert? Of course, in verse 2, may it never be. Aber die Antwort ist nein. How shall we who die to sin live in it? Wie sollen wir, die wir in Sünde leben, leben? And the Message version says this. Gestorben sind leben. The Message version. I should hope not. Ich hoffe nicht. If we've left the country where sin reigned, wenn wir das Land verlassen haben, in der Sünde regiert, how can we still live in our old house there? Wie können wir dann trotzdem noch im alten Haus leben? So I told the story about my dad, how my dad was born in America. Ich habe meine Geschichte erzählt, wie mein Vater in Amerika gelebt hat. But when he was two, he went to Slovakia with his father. Aber als zwei war, ist in die Slowakei gegangen. And with his brothers and the family. And he grew up there. Und ist dort aufgewachsen. And Second World War came. Und dann ist der Zweite Weltkrieg gekommen. Russians came. Die Russen sind gekommen. Soviet authority. Die sowjetische Autoritäten sind and gekommen. Life became like hell. Und das Leben ist zur Hölle geworden. Then he heard good news. Aber er hatte gute Neuigkeiten gehört. That if you're born in America, wenn du in Amerika geboren bist, technically you're an American citizen. Dann bist du ein amerikanischer Bürger. Technically. Technisch. And so he went to Prague. Also ist er nach Prag gegangen. As a Slovak. Als ein Slowake. I have a picture of him right there. You want to show the picture of my dad? Und ich habe hier ein Foto von meinem Vater. This is his youth. This is my dad. Das ist in seiner Jugend. Probably like 16, 17 there, maybe 18. Da ist wahrscheinlich 16 oder 17, vielleicht 18. And as a Slovak. Als Slowake. Just like that, he goes to the American embassy. Geht zur amerikanischen Botschaft. Tells them I was born in America. Sagt ihnen, ich bin in Amerika geboren. Doesn't speak English. Spricht kein Wort Englisch. Doesn't know anything about America. Weiß gar nichts über Amerika. Nothing about the culture. Über die Kultur. But in a short time. Aber in Kürze. He's got a US passport. Hat einen amerikanischen Pass. And he's got three things. Und hat drei Dinge. He's got a new identity. Hat eine neue Identität. He's got a new propensity. Hat eine neue Neigung. New propensity. Now he's just thinking about America all of a sudden, out of nowhere. Und aus dem Nichts denkt immer an Amerika. And he's got a brand new future. Und hat eine neue Zukunft. Just like that. In a split second. In einer Sekunde. When the passport is given to him. When the passport, der Pass ihm gegeben hat. He's a different person. Ist eine andere Person. And yet he's still 100% Slovak. Und trotzdem ist noch ein 100% Slowake. Still eats kielbasa. Er ist immer noch kielbasa, klobasi, kielbasa, sausage. Er isst immer noch Würstel. And all the stuff from Slovakia. Und alles, was es in der Slowakei like gibt. Like Slovak music, Slovak girls, Slovak culture. Er mag immer noch slowakische totally, Musik. Absolutely Slovak. Und alles, was die Slowakei zu bieten hat, und er ist immer noch 100% Slowake. But now he has the authority to walk right out. Aber er hat die Autorität, dorthin zu gehen. As a Slovak. Because legally, als Slowake. Because legally, weil dem Gesetz, rechtlich, he is no longer a Slovak citizen. Ist er kein slowakischer Bürger mehr. And maybe they put his passport right through the paper shredder. Und vielleicht haben sie seinen Pass gleich in den Schredder gegeben. He got his American passport. Hat seinen amerikanischen Pass bekommen. And he's a US citizen. Und er ist ein amerikanischer Bürger. As much as the president of the United States is. Genauso wie der amerikanische Präsident. And now he has the authority. Und jetzt hat er die Autorität. To walk right to the border. Gleich also zur Grenze zu gehen. With these Russian soldiers there. Mit den russischen Soldaten. Look them in the face. Sie anzusehen. Lift the passport. Den Pass hochzuhalten. Say, open the gate. Und sagen, öffnet das Tor. Because I'm out of here, baby. Weil ich gehe hier raus. It's the same thing with us. Und es ist dasselbe für uns. When we put our faith in Christ, we have a new identity. Wenn wir unseren Glauben in Jesus geben, dann haben wir eine neue Identität. That means that we were crucified with Christ. Das heißt, wenn wir mit Jesus gekreuzigt sind. And that means in the spiritual realm. Das heißt, dass im Geist. All the authority of hell. Die ganze Autorität der Hölle. Has no right to accuse you. Hat kein Recht mehr, euch anzuklagen. Oh, it can express itself. Es kann sich ausdrücken. You can feel it. Und ihr könnt es fühlen. But it has no authority. Aber es hat keine Autorität. So we have all the authority of heaven to turn to God anytime we want. Ihr habt die Autorität des Himmels immer, euch zu Jesus zu drehen. I cannot be condemned. Ich kann nicht verurteilt werden. I cannot be accused. Ich kann nicht angeklagt werden. Before God, it doesn't stick. Vor Gott. Es bleibt einfach nicht. Because that person is dead. Weil diese Person ist tot. Does not exist anymore. Sie existiert nicht mehr. We are risen with Christ. Wir sind mit Jesus auferstanden. So, this is all happening on a legal basis. Und das passiert alles dem Gesetz nach. We just have to learn to walk in it. Aber wir müssen es lernen, es auszuführen. Now, what happens if Jesus came in here today during the worship? Was würde passieren, wenn Jesus hier reinkommen würde während der Anbetung? And a bunch of angels with him. Und eine Gruppe von Engeln. I don't know, like 24 angels just kind of walked right in and all of a sudden all these guys with white, just white, are all in the back of the chapel. Just vielleicht 24 Engel, die da hereinkommen würden in die Kapelle. On the stage and it's like we're all like, whoa, who's these? Wow, cool. Auf der Bühne und es wäre wirklich aufregend und cool. And all of a sudden Jesus walks onto the stage. Und auf einmal würde Jesus kommen auf die Bühne. I appreciate the worship today. Und er würde sagen, ich habe die Anbetung genossen. Thank you very much. Vielen Dank. I'm just here to I liked the message last week your pastor was preaching. Und ich habe gemocht, was der Pastor gepredigt hat. So I thought I might come here and do you all a little favor. Und habe gedacht, komme her und tue ich einen Gefallen. Just so that you understand more deeply. So dass ihr besser versteht, tiefer versteht. Who you are. Wer ihr seid. I brought you all a golden passport. Und deswegen habe ich euch einen goldenen Pass mitgebracht. This is pure gold. Das ist reines Gold. This is worth megabucks. Und das that ist pure heavenly gold. Viel wert, das ist reines Gold. And it opens up. Und man kann es öffnen. And it has your name on it. Und drinnen ist dein Name. Written in gold. In Gold. The day you got saved. Der Tag, an dem ihr gerettet wurdet. The day you died and became alive in Christ. An dem ihr gestorben seid und wiedergeboren seid in Christus. Your heavenly citizenship. Euer himmlischer Pass. And it glows in the dark. Und es leuchtet im Dunkeln. Ooh. And it makes this kind of like sound like ooh, ooh, ooh. So, if it's in the drawer. Aber wenn es in der Lade ist. You can look at it and think, this thing is supernatural. Da könnt ihr es anschauen und denken, das ist übernatürlich. Would that make a difference in your life? Würde das einen Unterschied machen in eurem Leben? To realize who you are? Wenn ihr feststellen würdet, wer ihr wirklich whenever seid? You're depressed, you just open it up and think, oh my goodness gracious. Ooh. Wenn ihr deprimiert seid, dann würdet ihr euch denken und euch my das anschauen, home. Das ist toll. Ooh, man, gold. Meine Heimat, what Gold. What I could sell this thing for? Wofür wow. könnte ich das verkaufen? Wow, gold, wow. It's mine. Das ist mein. Would it make any difference? Würde es irgendeinen Unterschied machen? If I had a golden passport? Wenn ich einen goldenen Pass hätte? Or if I just looked in the Bible? Oder wenn ich einfach in die Bibel schauen würde? And believed what God said? Und glauben würde, was Gott sagt? There's no difference. Da gibt's keinen Unterschied. That's how God wants us to believe His word. Das ist was so will Gott, dass wir glauben. Because His word in Hebrews 11:1. Weil sein Wort in Hebräer 11:1 is a title deed. It's a title deed. A title deed. Somebody translate that. A title deed. Ist eine Urkunde. I'll just keep saying it until someone knows what it is. A title deed. It's a title deed. Faith is a title deed. Ist eine Urkunde. Yeah, it's a document. It's like a document. Faith, you can read it in the Amplified. Ich glaube, ihr könnt das in der Amplified Bibel lesen. It's a title deed. It's like a legal document. Es ist wie ein rechtliches Dokument. Now, we have died to sin. Wir sind zur Sünde gestorben. Right? So I have a new identity. Ich habe eine neue Identität. I'm a citizen of heaven. Ich bin ein Bürger des Himmels. And my passport is the Bible. Und mein Pass ist die Bibel. All I got to do is speak his word to the devil and poof, he's gone. Alles, was ich tun muss, ist das sein Wort zum Teufel sagen und es ist verpufft. I am a temple of the Holy Spirit. Ich bin der Tempel des Heiligen Geistes. I've been purchased by the blood of Jesus Christ. Ich bin gekauft worden mit dem Blut Jesu. Depart from me. Geh weg von mir. Get out of here. Go away. Go bother someone else. Geh und ärgere jemanden anderen. Go find some pigs or something. Und finde ein paar Schweine. I am a child of the living God. Ich bin ein Kind des lebendigen Gottes. Because I've been purchased by the blood of Jesus Christ. Weil ich wurde mit dem Blut Jesu Christi geboren. Wow. Gekauft. It's my identity. Das ist meine Identität. I've got a new propensity. Ich habe eine neue Neigung. There's something in me, a desire. Da ist irgendwas in mir drinnen, ein Wunsch. And it's after the supernatural, it's after the divine, it's a spiritual desire. Und es ist ein Wunsch nach dem Übernatürlichen, nach dem Göttlichen. It's a hunger. Es ist ein Hunger. It's alive inside of me. Es ist lebendig in mir. I never had it before. Ich hatte es vorher nicht. It causes me to do strange things. Und deswegen tue ich seltsame Dinge. Like read a Bible. Lese die Bibel. Like meet with Christians. Und ich treffe mich mit anderen Christen. When I was 18, als ich 18 war, and the Holy Spirit came into me, und der Heilige Geist in mich gekommen I said ist, to God, habe ich zu Gott gesagt, I love you so much, ich liebe dich so sehr, that I would even marry a Christian. Dass ich sogar eine Christin heiraten würde. I would even marry a Christian. Ich würde sogar eine Christin heiraten. Because my idea of Christians were that they must be the most boring, ugly, unattractive, most unstylish girls you could ever imagine. Das war meine Idee von Christen. Ich habe mir gedacht, die müssen sicher hässlich und nicht gut gestylt sein. That's why they were Christians. Das ist, warum sie Christen waren. Because they had nothing else in life. Weil sie hatten sonst nichts im Leben. So dachte ich. God, I would even marry one of them. Gott, ich würde sogar eine von ihnen heiraten. Because I love you so much. Weil ich dich so liebe. Right? There's a move in the heart. Und es ist eine Bewegung im Herzen. God is drawing us. Und Gott zieht uns an. He's calling us. Er ruft uns. And we can sense it. Und wir können es fühlen. And it's moving us. Und es bewegt to do uns. Things we would never imagine doing. Dinge zu tun, die wir vorher nie getan hätten. Like move to Austria. Nach Österreich ziehen. And we have a new destiny. Und wir haben eine neue Zukunft. Eternal life with Christ. Ewiges Leben in Christus. Forever and ever and ever and ever and ever and ever and ever. Für immer und immer. But I want to talk about the propensity today. Aber ich wollte heute über die Neigung sprechen. This propensity that we have. Diese Neigung, die wir haben. And here's my question. Und hier ist meine Frage. And this is a theological debate. Und das ist eine theologische Debatte. When I receive my new propensity, wenn ich meine neue Neigung erhalte, does my old one leave? Geht meine alte weg? That means when I receive my new nature, das heißt, wenn ich meine neue Natur erhalte, through the Holy Spirit, durch den Heiligen Geist, is the old nature gone? Ist die alte Natur gestorben? I've been looking at this for hours and hours the last couple of weeks. Und ich habe mir das stundenlang angeschaut die letzten Tage. And I heard a couple of preachers who believe that. Und ich habe mir ein paar Pastoren angehört, die das glauben. And came to the conclusion. Und ich habe festgestellt, that if you believe as a Christian, wenn du glaubst als Christ, that when I receive Christ, wenn ich Jesus empfange, that my old nature is gone. Dass meine alte Natur gestorben ist. And I only have a new nature. Und ich nur eine neue Natur habe. And you have to believe one of two things. Dann musst du zwei Dinge glauben. Number one. Eins. You either have to believe that you cannot sin anymore. entweder dass du nicht mehr sündigen kannst, oder you have to believe that the new nature can sin. Oder du glaubst, dass die neue Natur auch sündigen kann. I listened to two different preachers. Und das sind zwei verschiedene Glaubensrichtungen. I listened to two different teachers. Ich habe zwei verschiedene Lehrer gehört. Who both believe die that beide they don't glauben, have a sin nature. Dass sie keine sinnvolle Natur haben. And the one was teaching online. Und der eine hat online gepredigt. That he can no longer sin. Dass er nicht mehr sündigen kann. Can you put that up there? I'll show you what slide that is. Okay, keep going. Next one. Okay. Next one. After we are born again, this is a quote. After we are born again, we are not sinners. Nachdem wir wiedergeboren sind, sind wir keine Sünder. Anymore, even though we sometimes make mistakes. Obwohl wir manchmal Fehler machen. There's not one verse in the entire New Covenant or New Testament that calls a born again believer a sinner. Es gibt keinen einzigen Vers im Neuen Bund, im Neuen Testament, das einen Wiedergeborenen einen Sünder nennt. And since it is not I who live anymore, und weil es nicht ich bin, der lebt, but Christ himself, sondern Christus selbst, I am unable to sin. Deswegen kann ich nicht sündigen. Since Christ cannot sin. Weil Christus nicht sündigen kann. Next slide. He continues, sin pertains to unbelievers. Sünde gehört zu Ungläubigen. And the works of the flesh pertains to believers. Und die Arbeiten des Fleisches gehören zu Gläubigen? Believers, yeah. Unbelievers. Go back. Zu Ungläubigen. Sorry. No, stay on that slide. Actually, they believers are not committing sin. Die Gläubigen begehen keine Sünde. But rather the works of the flesh. Sondern eher Arbeiten des Fleisches. Now the works of the flesh are listed in Galatians 5:19 through 21. The works of the flesh are listed in Galatians 5. In Galater 5 sind die Werke des Fleisches aufgezählt. Verses 19 through 21. Verse 19 bis 21. And it's adultery and all kinds of crazy things. Und es ist Ehebruch und alles Mögliche. And this writer says this. Und dieser Schriftsteller sagt Folgendes. If you do these things as a believer, wenn ihr das als Gläubiger tut, it's not sin. Dann ist es keine Sünde. It's just a work of the flesh. Es ist nur ein Werk des Fleisches. If an unbeliever does it, wenn es ein Ungläubiger tut, it's sin. But dann ist es Sünde. If a believer does it, it's not sin. Wenn es ein Gläubiger tut, ist it's es keine Sünde. The work of the flesh, but it's not sin. Es ist nur ein Werk des Fleisches, es ist keine Sünde. Which was really difficult for me to understand. Was für mich wirklich schwer zu verstehen means war. If somebody here commits adultery, wenn jemand Ehebruch hier begeht, with somebody's wife, mit jemand anderes Frau, and then you go to the husband and say, I'm sorry, I didn't actually sin. Und dann geht ihr zum Mann, zum Ehemann und sagt eigentlich, ich habe eigentlich nicht gesündigt. That was just a work of my flesh. Das war nur das Werk meines Fleisches. You think that's going to keep him from breaking your nose? Glaubst du, das hält ihn davon ab, dir deine Nase zu brechen? I don't think so. Ich glaube nicht. Okay, so go to the verse that we skipped, the one before. Oh, that's my dad. Go back to my dad. That's my dad. Das ist mein Vater. After he was in the States. Nachdem er in die USA gezogen ist. What a transformation, huh? Was für eine Transformation. Go to the other picture. Und geht yeah, zum that's anderen my dad. Bild. That's my Slovakian dad. Das ist mein slowakischer Vater. With his old nature. And this is my new dad. With my new das ist mein neuer Vater. And he shaves his mustache. Und er hat seinen Bart abrasiert. Okay, let's go to that little paragraph. A little further. Keep going. Right there. Okay. Now, listen to what the writer says. Und hört euch an, was dieser Schriftsteller Many sagt. People still have the idea that after Christians are born again, viele Leute glauben, dass wenn Christen wiedergeboren sind, they still have a part of the old evil sin nature inside of them. Dann haben sie noch einen Teil des alten bösen der bösen Sinn Natur in sich. And watch his conclusion, and that they have to live every day trying to kill that evil nature with its desires, fighting it tooth and nail. Und sie müssen so leben und sie müssen sich anstrengen mit allen Mitteln, um diese böse Natur zu bekämpfen. Hoping somehow eventually to reach a place where they can feel that they have behaved good enough to be able to approach God with confidence. Und sie hoffen, dass sie irgendwann einmal diesen Ort erreichen, wo sie gut genug sind, um Gott im Vertrauen zu begegnen. Do you know the sad thing? Wisst ihr, was traurig that ist? There are millions of Christians who live like that. Es gibt Millionen von Christen, die so leben. Are. But you don't have to live like that. Aber ihr müsst nicht so leben. Because we don't fight the flesh. Weil wir bekämpfen das Fleisch nicht. I don't understand how people or Bible teachers don't read that in the scripture. Ich verstehe nicht, wie viele das nicht lesen können in der Bibel. And how people in their congregation are fighting the flesh. Wie Leute in der Gemeinde ihr Fleisch bekämpfen. So this is his conclusion. Und das ist seine Konklusion. If you have a sin nature, wenn ihr eine Sündennatur if you believe habt, in it, wenn ihr daran glaubt, naturally you're going to fight it tooth and nail every day. Dann werdet ihr es natürlich versuchen zu bekämpfen. I don't fight my sin nature tooth and nail every day. Ich bekämpfe meine Natur nicht mit allen Mitteln jeden Tag. But if you ask my wife, she will testify that I definitely have a sin nature. Aber wenn ihr meine Frau befragt, dann würde sie sicher sagen, ich habe eine sündenvolle and Natur. My mother would give an amen to that. Und meine Mutter würde sagen Amen. Okay, now watch. If you don't believe this, wenn ihr das nicht glaubt, you have to believe. You have no choice. Dann müsst ihr glauben. Because we are sinning somehow. Sin is present. Weil wir sündigen. Es ist so einfach gegenwärtig. We say whatever we're doing, was immer wir tun, is not actually sin. Ist nicht Sünde. Because I can't sin, so it's actually just the work of the flesh. It's not me. So ist ein Werk des Fleisches. Es bin nicht ich. So I'm declaring innocence. So ich erkläre mich unschuldig. And my irritability is not me. Und weil ich so vielleicht irritierbar bin, das it's bin nicht just ich. My flesh. Das ist nur mein Fleisch. I'm not responsible for that. Und ich bin nicht verantwortlich dafür. Because I cannot sin. Weil ich kann nicht sündigen. Or you have to say, which I heard a guy say with his own mouth. Oder ihr müsst sagen. The sin nature can sin. Die Sündennatur kann sündigen. Ooh, I thought, wow, bingo. Wow, dachte ich. If our new nature can sin, wenn unsere neue Natur sündigen kann, then it means it has two sides. Das heißt, es hat zwei Seiten. Sinful side and it has a die sinnvolle Seite. Sinless side, right? Die sinnvolle Seite und die Seite ohne Sünde. So does our new nature have two sides? Also hat unsere neue Natur zwei Seiten? How about this? Wie wäre es mit dem? If my new nature can sin here, wenn meine neue Natur hier sündigen kann, what about when I get to heaven? Was ist dann im Himmel? Is there any guarantee that it cannot sin there? Gibt es eine Garantie, dass man dort nicht sündigen kann? How about this one? Was ist jetzt mit dieser Sache? Adam and Eve did not have a sin nature. Adam und Eva hatten keine Sündennatur. But they sinned. Aber sie haben gesündigt. Someone said that to me. Adam and Eve didn't have a sin nature, but they sinned. Adam und Eva hatten keine Sündennatur, aber sie haben gesündigt. Which proves you don't need a sin nature to sin. Was beweist, dass ihr keine Sündennatur braucht, um zu sündigen? Good point. But richtig. Their sinless nature became sin after the first sin. Aber ihre sündenlose Natur ist eine Sündennatur geworden nach ihrer ersten Sünde. So if I have a new nature, also wenn ich eine neue Natur habe and I sin, und ich sündige, with my new nature, mit meiner neuen Natur, not a new nature anymore. Dann ist es anymore. Keine neue Natur mehr. So, it's all very complicated. Also ihr seht, es ist sehr kompliziert. If you're going to believe, we don't have a sin nature. Wenn ihr glaubt, dass ihr keine Sündennatur habt. But let me just show you Galatians 5. Aber lasst mich euch Galater 5 zeigen. Back. Right there. Okay. Right there. Verse 16. Galatians 5, 16. But I say, walk by the Spirit. Ich sage aber, wandelt immer im Geiste. And this is in a continual sense. Continually walk by the Spirit. Das heißt dauernd, wandelt immer im Geiste. And you will not carry out the desire of your flesh. Und ihr werdet nicht die Lust des Fleisches ausführen. Flesh there is our humanity. Das Fleisch hier bedeutet unsere Menschlichkeit. And our humanity und unsere Menschlichkeit is a sinful humanity. Ist eine sündenvolle. By nature. In ihrer Natur. Unless God changed it. Außer Gott ändert das. Here's another question. If I don't have a sin nature, hier ist eine andere Frage. Wenn ich keine Sündennatur habe, and I have children, und ich habe Kinder, will they not have a sin nature? Werden sie keine Sündennatur haben? Because I don't have one anymore? Weil ich habe keine mehr? A lot of questions to ask yourself. Let's go back. Back. Okay, other one. 16. Galater 5:16. Okay. Walk by the Spirit. wandelt im Geiste. You will not carry out the desire of the flesh. Ihr werdet next verse. Nicht die Lust des Fleisches ausführen. Verse 17. For the flesh sets its propensity, sets its desire against the spirit. Denn das Fleisch gelüstet gegen den Geist. The spirit sets its desire or propensity against the flesh. Aber und der Geist setzt seine Neigung gegen das Fleisch. For these are in opposition one to another. Weil diese sind gegeneinander. So that you may not do the things you please. So dass ihr nicht tut, was euch gefällt. Okay. Now, when we think about the sin nature, wenn ihr über die Sündennatur denkt, a big mistake, dann ist ein großer Fehler, is this. Dieser. The sin nature is called the sin nature. Die Sündennatur ist, nennt man die Sündennatur, because it does bad. Weil sie Böses tut. Right? The sin nature does, it sins. Die Sündennatur sündigt. Right? It does bad. Es tut schlechte Dinge. So whenever I do bad, that's my sin nature. Wenn immer ich etwas Schlechtes tue, dann ist dies meine Sündennatur. So let's be careful of doing bad. Also achtet darauf, wenn wir was Schlechtes tun. And we will avoid the sin nature. Dann möchten wir, dass die Sündennatur vermeiden, right? Or avoid, right? So let's focus on what's bad. Also fokussieren wir auf was, was Schlechtes and then we ist. Can identify the sin nature. Und dann könnten wir die Sündennatur identifizieren. But the sin nature can also do good. Aber die Sündennatur kann auch etwas Gutes tun. Right? Prodigal son, the older brother. The prodigal son, the verlorene Kind. Der verlorene Sohn. His older brother. Sein älterer Bruder. Was a good guy. War ein guter Mensch. But he was a bad guy. Aber er war auch ein böser Mensch. Because of why he did good, right? Weil er auch Gutes getan hat. Wegen dem, was er Gutes getan hat. Right? The reason he did good. Der Grund, warum er Gutes getan was hatte, not good. War nicht gut. Right? Understand? Follow me? You follow? Everybody lost? You follow? Seid ihr alle bei mir oder right? Verloren? I can do something bad. Ich kann etwas Schlechtes tun. That's just blatantly bad. Was einfach schlecht ist. Slap somebody, kick a dog, steal a wallet. Etwas stehlen, den Hund treten. Or I can do something good. Oder ich kann etwas Gutes tun. With a bad motive. Mit einem schlechten Motiv. That's why God said. Deswegen sagt Gott to Adam. Zu Adam. You can eat of all the trees in the garden. Du kannst von allen Bäumen essen. But there's one you cannot eat of. Aber von einem nicht. It's the tree of the knowledge of good and evil. Das ist der Baum der Erkenntnis von Gut und Böse. And when you eat of that tree. Und wenn du von diesem Baum isst. You will die. Dann wirst du sterben. He said it to Adam. Er hat es zu Adam gesagt. Eve was not yet created. Das Böse existiert noch nicht. No, Eve. Ah, die Eva. Eve was not. Oh, yeah, close. Eve was not yet created. Eve. That was a Holy Spirit slip. Okay. Genesis 2:16, verse 16. Offenbarung. God says to Adam. Genesis. God says to Adam. Gott sagt zu Adam, Chapter 2, verse 16. Kapitel 2, Vers 16. You eat of that tree, du isst von diesem Baum, you will die. Du wirst sterben. On that day you will die. An diesem Tag noch. Verse 18. Vers 18. God decided to create him a wife. Gott entschied, ihm eine Frau zu kreieren. So she had to hear it from him. Also sie musste es von ihm hören. Because God never told her. Weil Gott hat es nicht ihr gesagt. But he told her. Aber er hat ihr gesagt. God told me. We can't eat of that tree. Gott hat mir gesagt, wir können von diesem Baum nicht essen. On that day we will die. Weil an diesem Tag werden wir sterben. What characterizes the sin nature? Was charakterisiert hier die Sündennatur? It's not good and bad. Es ist nicht gut und schlecht. It is self-will. Self-will. Es ist eigener Wille. And independence. Und Unabhängigkeit. Exactly the opposite of what Jesus said he was. Das Gegenteil von dem, dass Jesus gesagt hat, dass er ist. Come to me. Komm zu mir. I am humble. Ich bin demütig. I am humble and I'm meek. Ich bin demütig und selbstlos. I am dependent on my father. Ich hänge von meinem Vater ab. I am humble. Ich bin demütig. And I'm meek. Und sanftmütig. Not my will, but thy will be done. Nicht mein Wille, sondern sein Wille geschehe. And that's the essence of the new nature. Und das ist die Essenz der neuen Natur. Dependency, it's a propensity. It's a moving to be dependent on God. Es ist eine Neigung, es ist eine Bewegung von Gott. Trust me. Trust me. Zu sein. Vertrau Do mir. My will. Trust me. Tu meinen Willen. Seek the kingdom. Such, Speak the promises. Trust me. Sprich die Versprechen aus. You can do nothing without me. Du kannst nichts ohne mich tun. Come to me. Komm zu mir. Trust me with all your heart. Und vertrau mir mit deinem ganzen Herzen. This is the new nature. Das ist unsere neue Natur. The old nature. The old nature. Die alte Natur. Slowly drifts. It drifts. Die rutscht so. To do its own thing. Rüber, das sein eigenes zu tun. To be independent. Unabhängig sein zu wollen. This is why Paul said 1 Corinthians 4. Deswegen sagt Paul in Korinther. Verse 5. Vers 5. Judge nothing. Richte nichts. Before the time. Vor der Zeit. Before Jesus comes. Bevor Jesus zurückkommt. Because when he comes, he's going to examine the heart. Weil wenn er zurückkommt, dann wird er das Herz untersuchen. He's going to examine why you did what you did. Er wird untersuchen, warum du getan hast, was du getan hast. Wow. Wow. Life and death. Leben und Tod. Is the issue now. Ist jetzt der Gegenstand. Not good and bad. Nicht gut und schlecht. But life and death. Aber Leben und Tod. Because. Weil. Death. Tod. Is being self-willed. Tod ist der eigene Wille. Death is independence from God. Tod ist Unabhängigkeit von Gott. And I can do good things. Und ich kann gute Dinge tun. Self-willed. Mit eigenem Willen. Good things independent of God. Gute Dinge unabhängig von Gott. And I'm living in death. Und ich lebe im Tod. I can actually start a church. Ich kann eine Kirche gründen. I could be a preacher. Ich kann ein Pastor sein. I could lead a team. Ich könnte ein Team leiten. I could give everything to the poor. Ich könnte alles den Armen geben. But God wants to ask why. Aber Gott würde fragen, warum? Did I tell you to do that? Habe ich dir aufgetragen, das zu tun? Or did you do that? Oder hast du das getan? For the praises of men? Um von anderen gelobt zu werden? Or the praise of your mother and father? Oder für das Lob deiner Mutter oder deines Vaters? Who did you do that for? Für wen hast du das getan? You see how deceptive the heart can be? Siehst du, wie das Herz getäuscht werden kann? The sin nature. Die Sündennatur. Has a propensity. Hat eine Neigung. To be independent, unabhängig zu sein, and self-willed, und mit dem eigenen Willen, even while I'm this incredibly good person, obwohl ich diese unglaublich gute Person bin, they are so good, die sind so gut, but they always do their own will, aber sie führen immer ihren eigenen Willen aus. They're so independent. Sie sind so unabhängig. Right? Interdependency. Interdependency is the Holy Spirit. Interdependency. Interdependency. Interdependency, right? Working with each other. Interdependency. Interdependency. Er will uns unabhängig voneinander bringen. In Abhängigkeit voneinander bringen. I keep saying it until somebody figures it out. Thank you. Interdependency. Gegenseitige Abhängigkeit. Let's all say that. Gegenseitige Abhängigkeit. We just created some new words in German. Okay. Do you see the difference here? Seht ihr den Unterschied? That's why Moses said, I present before you life and death. Deswegen hat Mose gesagt, ich präsentiere euch Leben und Tod. He didn't say, I present to you good and bad. Er hat nicht gesagt, ich zeige euch gut und schlecht. He said, life and death. Er sagt Leben und Tod. That's why Jesus said, the words that I speak are spirit and life. Deswegen hat Jesus gesagt, die Worte, die ich sage, die sind Leben und Tod. That's why Peter said, Lord. Geist und Leben. That's why Peter said, Lord, where shall we go? Und deswegen hat Peter gefragt, wo sollen wir hingehen? You have the words of life. Ihr habt die Wörter des Lebens. That's why 2 Corinthians 3 says that the law kills. Und deswegen 2 Korinther sagt, das Gesetz tötet. But the Spirit gives life. Aber der Geist gibt Leben. Here's the trick of the devil, and we'll close. Und hier ist der Trick des Teufels. Focus on being good and bad. Fokussiere dich auf Gutes und Schlechtes. This movie, I think, it's a good movie. Yeah, it's a good movie. Dieser Film ist ein guter Film. Let's watch a good movie. Schauen wir uns einen guten Film an. This is a good song. It's a good song. Yeah. Das ist ein gutes Lied. Yeah, it's good. Yeah, it's a good movie. Yeah, it's a good movie. Ja, es ist ein guter Film. Is it life? Ist es Leben? Is it life? Ist es Leben? Or is it death? Oder ist es Tod? Do we ever invite God to watch a movie with us? Laden wir Gott jemals ein, einen Film mit uns anzusehen? Lord, I'm gonna watch the 300. Herr, ich werde mir die 300 ansehen. This is a good movie, I heard. Das ist ein guter Film, habe ich gehört. But let's make it life. Aber lass es Leben werden. Teach me something about spiritual warfare through this thing. Wow. Und erzähl mir etwas über oder lehre mich etwas über spirituelle. Teach me. Teach me. Be here with me. Be here with me. Sei mit mir. Talk to me. Und sprich Show mit mir me things. Und zeig mir. I want to be with you. Ich möchte mit dir sein. This is life. Das ist Leben. Because we can be with God. Weil wir können mit Gott sein. And God is with us. Und Gott ist mit uns. Death is when we live good, bad, good, bad. Tod ist, wenn wir gut, schlecht, gut, schlecht leben. That's bad. This is okay. That's good. That's bad. Das ist schlecht. And that's all death. Aber das ist alles Tod. Because where's God? Weil wo ist Gott? God's saying, hey, hey, hey, hey. Und Gott sagt, hey. Can I watch too? Kann ich auch sehen? Can I teach you something when you watch this movie? Kann ich dich etwas lehren, wenn du dir dieses Can I Film ansiehst? Inspire you? Can I inspire you? Kann ich dich inspirieren? Through humor and adventure? Durch Humor und Abenteuer? And creativity? Und Kreativität? Can I awaken something in you? Kann ich etwas in dir erwecken? Can we leave this theater together? Können wir diese Furcht verlassen? And you say, Father, thank you. I feel like I think I could do that. Und du sagst, Vater, danke. Ich glaube, ich kann das tun. In the spirit. Im Geist. I think I heard something today. Ich glaube, ich habe heute etwas gehört. That's life. Das ist Leben. Being in fellowship with God is life. In Gemeinschaft sein mit Gott, das ist Leben. And when we focus on the sin nature, aber wenn wir auf die Sündennatur fokussieren, as something that's bad, auf etwas, das schlecht ist, you know, we're going to go right under the law. Dann sind wir unter dem Gesetz. Because then we're going to say, weil dann sagen wir, well, that's good. Das ist gut. And that's the sin nature. That's bad. Und das ist die Sündennatur. Das ist schlecht. But this is good, so that must be okay. Aber das ist gut. Das muss okay sein. So I think I'll go to Africa. So ich glaube, ich gehe nach Afrika. Why do you want to come? Warum willst du kommen? I got nothing else to do. Ich habe sonst nichts zu tun. Did you pray about it? Hast du darüber gebetet? What's that? Was ist das? Oh right. Oh ah, right. Richtig. You think I should pray about it? I mean, du glaubst, ich soll darüber beten? It's such a good thing. Aber es ist sowas Gutes. I mean, wouldn't God just put a stamp on it? It's a good thing. Würde Gott das nicht einfach absegnen? Es ist einfach was Gutes. But a good thing might not be God. Aber etwas Gutes ist nicht unbedingt von Gott. Watch this one. But she's such a good girl. Aber sie ist so ein gutes Mädchen. He's such a good guy. Er ist so ein guter Junge. But it's not God. Aber es ist nicht Gott. Why doesn't it work? Warum funktioniert's nicht? We're so good. Wir sind so You're gut. Good. I'm good. Du bist gut. We ich look bin gut. Good. Wir schauen gut aus. What's the problem? Wo ist das Problem? There's no life. Da ist kein Leben. Because God's not in it. Weil Gott ist nicht God da. Wants something else. God has something else planned. Gott will etwas anderes. God Gott hat einen else anderen for that Plan. Person. God has something else for you. Etwas anderes für diese Person. The Holy für dich. Not giving witness. Der Heilige Geist ist kein Zeuge. The Holy Spirit is life. Weil der Heilige Geist ist Leben. Life. Life. Leben. And that's how we live. Und so leben wir. If we live by the Spirit, wenn wir im Geist leben, we will not fulfill dann werden wir nicht erfüllen the independence of the flesh, die Unabhängigkeit des Fleisches, nor the self-willedness willing. Noch den eigenen Willen. Yeah, the self. Noch den eigenen Willen ausführen. how the self can be self-willed. Okay. Self-willingness. I couldn't make up a word there. Wir werden nicht unseren eigenen Willen ausführen. If we walk in the Spirit, wenn wir im Geist wandeln, we won't fulfill the independency of the flesh, dann werden wir nicht die Unabhängigkeit des Fleisches ausführen. Or its desire to be self-willed. Oder ihren Wunsch, unabhängig zu sein. We walk in the Spirit. Wir werden im Geist wandeln. And we have freedom with God. Und wir haben Freiheit in Gott. Amen. Amen. Let's pray. Lass uns beten. Father in heaven. Vater im Himmel. Thank you today. Danke. For this life that we enjoy. Für dieses Leben, das wir genießen. Maybe there's somebody here today. Vielleicht ist heute jemand hier. Maybe someone invited you. Vielleicht hat dich jemand eingeladen. If you die today. Wenn du heute stirbst. God forbid. Gott soll das nicht geschehen lassen. Where would you go? Wo würdest du hingehen? Would you go to God? Würdest du zu Gott gehen? Do you have any idea? Weißt du's? God is offering eternal life to everyone. Gott gibt ewiges Leben jedem. Anyone. Allen. Who would put their faith in Jesus, His Son. Allen, die ihren Glauben in Jesus geben. Jesus shed His blood on a cross. Jesus hat sein Blut gegeben am Kreuz. And if we believe in him, und wenn wir an ihn glauben, he will give us a new identity, dann wird er uns eine neue Identität geben. New desires of the heart, neue Neigungen des Herzens and a new destiny, und eine neue Zukunft. Eternal life with him. Das ewige Leben. It comes by asking him, er kommt, wenn wir danach fragen. As a child. Als ein Kind. Would you pray with me? Würdest du mit mir beten? Simple prayer. Ein einfaches Gebet. God in heaven, Gott im Himmel, forgive me. Vergib mir. All the things I've done. All die Dinge, die ich getan habe. That were self-willed. Die mein eigener Wille waren. And independent of you. Und unabhängig von dir. Cleanse me. Reinige mich. Of my sin. Von meiner Sünde. I pray. Ich bete. Through Jesus Christ, your Son. Durch Jesus Christus, deinen Sohn. Fill me with your Spirit. Füll mich mit deinem Geist. In Jesus name. In Jesu Namen. Amen. Amen. Now my lovely wife is going to share something. So, let's just apply this message right now. Also wir wollen jetzt diese Botschaft gleich anwenden. As we go before the Lord. Wenn wir uns jetzt dem Herrn zuwenden. Thank you, Father, for giving us a new passport. Danke, Vater, dass du uns einen neuen Pass ausgestellt hast. Thank you that we are children of the King. Danke, dass wir Kinder des Königs sein dürfen. That we are royalty. Dass wir königlich sind. That we have a new identity. Dass wir eine neue Identität haben. New propensities, new desires. Neue Neigungen, neue Verlangen. And a new destiny. Und eine neue Zukunft. And I just want to speak out some promises from God. Und ich möchte jetzt ein paar Verheißungen Gottes aussprechen. And the one that speaks to you, just grab it and take hold of it. Und wenn ich da eine anspricht, dann nehmt sie, ergreift sie. And believe it and make it yours. Und glaubt dran und macht sie zu eurem eigenen Verheißungen. God says. Gott sagt. You are accepted in my son. Du bist in meinem Sohn angenommen. You are accepted in the beloved. Du bist angenommen in meinem Geliebten. You are already accepted. Du bist schon bereits angenommen. There's nothing you have to do. Du musst nichts mehr dazu beitragen. Just dwell in my son. Schwelge einfach darin, bleib in meinem Sohn. It's a gift. Das ist eine Gabe, ein Geschenk. And God says, you are altogether lovely. Und Gott sagt, du bist oder ihr seid alle miteinander liebenswert. You are lovely. Ihr seid liebenswert. Ihr seid. I see no spot in you. Ich sehe da keinen Makel an dir. You are a citizen of heaven. Dein Bürgerrecht ist im Himmel. And your name is written there. Und dein Name ist im Himmel angeschrieben. Nothing can take that away. Niemand kann das mehr forttun. My son bought it with his own blood. Mein Sohn hat das erkauft, dieses Recht, durch sein eigenes Blut. At any moment you have access into the Holy of Holies. Und du hast jederzeit Zugang zum Allerheiligsten. There is nothing that separates you from my presence. Da gibt's nichts, das dich von meiner Gegenwart trennen kann. If I am for you, wenn ich für dich bin, who can be against you? Wer soll dagegen dich sein? If I am for you, wenn ich für dich bin, who can be against you? Wer kann dagegen dich sein? Live for me. Lebe für mich. And for my praise. Und zu meiner Herrlichkeit. And don't live for the praise of people. Und lebe nicht, um von den Leuten Anerkennung zu bekommen. You are my beloved son. Du bist mein geliebter Sohn. In you I am well pleased. Und in dir, ja, habe ich meinen Wohlgefallen. You are my beloved daughter. Du bist meine geliebte Tochter. I have great delight in you. Ich kann mich sehr an dir erfreuen. You have favor. Ich bin dir wohlgesinnt. You have been made the righteousness of Christ. Du bist zur Gerechtigkeit Jesu Christi geworden. It is a gift. Das ist eine Gabe, ein Geschenk. Jesus gave you his robe of righteousness. Jesus hat dir sein Gewand der Gerechtigkeit übergeben. In exchange for your robe of sin. Im Austausch mit deinem Gewand der Sünde. It was a beautiful exchange. Das war ein ganz wunderbarer Austausch. And it was for free. Und das Ganze, ja, kam umsonst. Freely you have received. Ihr habt es umsonst bekommen. Now freely give. Gebt es auch wieder umsonst weiter. Freely you have been forgiven. Umsonst wurde euch vergeben. And now freely forgive those who have hurt you. So vergebt ihr auch denen, die euch verletzt haben. Forgive them. Vergebt ihnen. Give them what they don't deserve. Gebt ihnen das, was sie nicht verdienen. And you will be free. Und ihr werdet freigesetzt werden. I cannot love you more than I do right now. Und ich kann dich nicht noch mehr lieben, als ich es ohnehin nicht schon tue. And I cannot love you any less. Und ich kann dich auch nicht weniger lieben. My love is what you need. My love is what your heart is longing for. Und meine Liebe ist es, die du brauchst, wonach sich dein Herz sehnt. Don't look for love in the wrong places. Halte nicht Ausschau nach Liebe an den falschen Orten. Look to me. Sondern schau auf mich. Only I can give you what you need. Nur ich kann dir das geben, was du brauchst. No man can fulfill you. No woman can fulfill you. Kein Mann, keine Frau können das erfüllen, was du brauchst. Only I can. Nur ich kann das. Let me fill you. Let me satisfy you. Lass es zu, dass ich dich da erfülle und dir diese Befriedigung schenke. And then all your other relationships just become an added und all die anderen Beziehungen, pleasure. Die werden dann hinzugefügt werden als Vergnügen. Let yourself be loved by me. Lass es zu, dein Selbst, dass es von mir geliebt wird. Every day. Jeden Tag. No matter how you feel. Ganz gleich, wie du dich fühlst. You don't have to feel like a citizen of heaven. Du musst dich nicht so fühlen wie ein Bürger des Himmels. You are. Du bist es. And just believe it. Und glaub es einfach. And learn my word. Und lerne mein Wort. Because my word tells you who you are. Weil mein Wort sagt dir, wer du bist. Learn my word. Lerne mein Wort. Because the truth will set you free. Weil die Wahrheit wird dich frei machen.